Gedanke. Spontaneität. Realität ist Gestaltung. Die Wirklichkeit braucht man nicht auszusparen. Alles, was ist, ist notwendigerweise so, wie es erschienen ist. Der Mensch muss selbst erkennen, was zu tun erforderlich ist und was er besser sein lässt. Wir gestalten ein Werk. Die Werkzeuge, die wir brauchen, müssen wir für uns bereitstellen. Manche davon müssen wir sogar selbst erzeugen. Das Werk möchte einmal geschaffen sein, aber wie es aussieht, obliegt uns. Etwas wissen wir. Ohne Gabe hat noch kein Mensch bestanden. Darum machen wir das, was wir kennen, auf unsere Weise wahr. Dabei sind wir unabhängig von anderen geblieben. Dafür brauchen wir nichts zu tun. Das hat sich so ergeben. Wir haben uns dafür entschieden, das nahe bei uns Liegende wichtig zu nehmen. Es hat einen hohen Wert für uns. Diese Erkenntnis hat uns geprägt. Im Mindesten sehen wir es als gegeben an, dass wir einen Webrahmen bearbeiten oder in einem solchen Rahmen ein Tuch weben. Dazu richten wir alles ein, was wir brauchen. Das ist nicht symbolisch gemeint gewesen. Es darf aber gerne auch so verstanden werden. Wir haben nicht davor zurückgescheut, den Menschen das ihrige zu belassen. Da haben wir einen Gegenstand aufgehoben und etwas mit diesem getan. Das Werk haben wir nicht einfach so vollbracht. Wir haben viel dafür getan, dass es gelingen wird. Die eigene Handlung wirkt sich auf uns aus. Das hat unseren Geist angeregt. Mitunter sind wir durch die Pforte des Bewusstseins gegangen und haben besondere mentale Zustände erfahren. Im Labyrinth der Gedanken haben wir uns sicher bewegt. Davon leiten wir ab, wie es uns geht. Etwas haben wir erkannt. Der Webrahmen ist seit der Steinzeit Teil der Kultur des Menschen. Unterhalb dieses Niveau möchten wir nicht fallen. Da ordnen wir unsere Dinge und bringen sie in die rechte Form. Es sollte so gegeben sein, dass wir mit den Gegenständen umzugehen wissen. Das ist uns bekannt. Da prägen wir uns gut ein, was wir getan haben. Diese Sache liegt uns am Herzen. Unser Leben möchten wir geordnet halten. So ist es auch wahr, dass wir uns in einfacher Hinsicht auf die immer gleiche Sache ausgerichtet haben. Wir gehen einen unverkürzten Weg und halten uns an den immer gleichen Orten auf. Das Dasein als Mensch wird von uns gelebt. Da haben wir es in Harmonie verbracht. Diese Harmonie bezeugt auch unser Wirken. Davon geht etwas aus, dass sie unseren Werken anzusehen ist. Etwas haben wir geglaubt. Die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt zielen darauf ab, die Dinge in ihren harmonischen Grundzustand zu versetzen. Da machen wir wahr, was wir gekannt haben. Wir lassen etwas erscheinen, was es schon gegeben hat. Das Arbeiten des Menschen hat zu keiner Ermächtigung von ihm geführt, aber es hat dem Menschen ein besseres Leben ermöglicht. Wer seine Güter für andere Leute bereitgestellt hat, der tut gut daran, verträgliche Dinge zu leisten. Dann wird alles zu Recht so sein, wie es besteht, wenn seine Werke gut dazu gepasst haben, was die Leute für sich brauchen. Wir zeigen hiermit auf, wie die Dinge für uns selbst sind. So denken wir sie uns. Etwas haben auch wir geschaffen. Dabei leiten wir die überschüssigen Energien von uns gezielt in unsere Umgebung ein. Wir teilen uns die eigenen Kräfte ein, wenn wir unser Werk schöpfen. Damit machen wir etwas Gutes. Dabei ist bestenfalls etwas entstanden, was schön anzusehen sein wird. Manchmal wird so etwas gut zu verwenden sein. Manchmal nehmen wir auch an, dass unser Verhalten beim Arbeiten eine gewisse Strahlkraft aufweist. Was wir getan haben, ist dann recht gewesen, wenn das Gleiche von anderen auch erreicht werden kann. Aus diesem Grund haben wir unsere Eigenheiten so weit zurückgenommen, dass wir anderen Leuten auf angenehme und akzeptable Weise erschienen sind. Wir handeln auf einfache Weise, damit wir gut zu verstehen sind, und tun die eigenen Dinge so, dass etwas geschieht, was uns auch gefällt. So vollbringen wir unsere Aufgaben. Davon haben wir etwas. Gut, dass das alles so geschieht. Uns ist es schließlich auch um die Lebensqualität von uns gegangen. Es gilt, sich in dieser Welt zu behaupten. Dazu brauchen wir einen Platz für uns, an dem wir sein können. Der Raum, den wir uns für unser Wirken verschafft haben, reicht dafür aus, dass wir bestehen können. Wir möchten uns nicht zu sehr breit machen. Was wir gelernt haben, hat für etwas einen Wert. Das Gute davon flechten wir in jenen Gabenkorb ein, der von uns augenblicklich hergestellt wird. Er soll einmal zur Weitergabe dienen und das Glück unserer Mitmenschen ermöglichen.